Hörbilder. Auf ins Abenteuer. Eine Sommerserie der Hörbilder. Die Expedition. Oder ein Eskimo käme niemals auf die Idee, Grönland zu überqueren. Feature von Karl Prosliner. Also ich habe eigentlich zweimal Abschied gefeiert. Einmal in Bozen bei meiner Abfahrt und einmal dann in Grönland selber, von Westgrönland, wie uns die Gruppe verlassen hat, unsere Begleitmannschaft, das italienische Fernsehen, die Kollegen und wie wir dann endgültig in die Einsamkeit geflogen sind. Expeditionsleiter Robert Peroni, Bozen. Das erste Mal habe ich mich von der Familie verabschiedet, direkt, so Gesicht im Gesicht. Und das habe ich unheimlich verdrängt. Es war mir sehr nach Tränen zumute. Es ist irgendwo ein großer Bruch gewesen in meinem ganzen Leben, muss ich sagen. Und zwar, das große Problem war für mich erstens einmal die Verantwortung für meine zwei Kollegen. Die habe ich sehr stark gespürt. Und das Zweite war, dass wir gegen alle Voraussagen Sturm gelaufen sind. Wo ich bei den Vorbereitungen zu irgendeinem Fachmann gekommen bin, hat er gesagt, Peroni, lassen Sie die Hände davon, Sie kommen nicht mehr lebend zurück. Was Sie vorhaben, ist absoluter Wahnsinn. Sie sind ein Verrückter. Sie sind ein Krimineller. Und mit dieser Bürde wegzugehen, war schwierig. Ich war den Tränen sehr nahe. Ich muss mich unheimlich beherrschen. Ich habe zwar vorher mit meiner Tochter über das Sterben gesprochen, mit meiner Frau ausführlich mich darüber unterhalten, wie wird das Leben weitergehen, sollte ich nicht zurückkommen. Dann ist noch etwas dazugekommen, die andere Angehörigen haben sich bei mir dann noch kurz gemeldet und haben gemeint, sie müssen das unterbinden, das Unternehmen. Und es war sehr schwierig. Es war für mich sehr schwierig, wegzugehen da. Allerdings hat es keine Träne gegeben. Das ist mir doch gelungen. Wir haben uns limitiert und beschränkt auf wenige Worte. Man hat gesagt einfach, du weißt, sollte ich nicht mehr zurückkommen, solltet ihr niemals mehr von uns etwas hören, denk immer daran, es war ein Unfall. Ja, der Abschied, der war natürlich tragisch, möchte ich sagen. Wolfgang Thomaset ist selbstständiger Kameramann. Er lebt in Terlan, in der Nähe von Bozen. Alle weinen. Die Kinder stehen mit Blumen in der Hand vor dir und sagen, Vater, was tust du? Also unausgesprochen sagen sie das. Und du schaust ihnen in die Augen. Am liebsten würdest du mitweinen. Und entweder du bist so ein egoistischer Mensch, so ein harter Brocken, dass du sagst, so Kinderlein, servus, jetzt bin ich weg, gell? Ich komme eh bald wieder. Und so habe ich es auch gemacht. Aber nicht, weil ich so ein kalter Mensch bin, sondern weil das der einzige mögliche Weg ist, zu sagen, Kinder, ich komme ja bald wieder. Bleibst brav und folgst der Mama. Der Vater kommt ja gleich wieder. Aber eigentlich wollte ich gar nicht weggehen. In dem Moment muss man flüchten. Man muss ins Auto einspringen, muss nur kurz winken und dann schnell fahren. Sonst packt man das nicht. Das war mit einer von den kritischen Momente, wo solche Dinge fallen oder stehen. Und die bleiben einem dann stets in Erinnerung. Die Blumen in der Hand, die Tränen auf den Wangen, also diese Verlorenheit, diese Verlassenheit, die hilft einem dann später zum Weitergehen und zum Durchhalten, zum wieder zurückkommen wollen. Ich glaube, dass das ein starker Moment ist, wenn man Familienvater ist. Das hilft einem dann über viele Schwierigkeiten hinweg. Wie es dann bei einem Menschen ist, der nicht verheiratet ist, das weiß ich nicht, aber auf alle Fälle habe ich es so empfunden. Und dieses Bild habe ich oft vor mir gesehen. Bei schwierigen Momenten, wo es wirklich ums Überleben gegangen ist, habe ich gesagt, ja, meine Familie, die wartet auf mich, ich muss ja heimkommen. Peppi Schrott, der dritte Expeditionsteilnehmer, lebt in Bozen und besitzt eine Maschinenbauwerkstätte. Er hat ein Interview für diese Sendung abgelehnt. Für ihn sei die Geschichte abgeschlossen. Die Aufnahmen mit Peroni und Tomaset wurden getrennt gemacht. Keiner der beiden hat sich zu einem Zweiergespräch bereit erklärt. Die Eindrücke, die sie in ihrer gemeinsam verbrachten Isolation gewannen, sind zu verschieden. Und auch ein Dialog würde wahrscheinlich keine Verständigung bringen. Im Sommer 1983 haben Peroni, Tomaset und Schrott zu Fuß und ohne technische Hilfsmittel Grönland überquert. 90 Tage in einer orientierungslosen Schneewüste. Die längste Strecke, die je von Menschen unter ähnlichen Bedingungen zurückgelegt wurde. Die Erinnerung bzw. die Veränderung in den Beziehungen der einzelnen Teilnehmer durch eine Extremsituation sind Komponenten solcher Expeditionen. Jeder verarbeitet seine Ängste auf eigene Art und Weise. Man muss sich das so vorstellen, 1888 ist Nansen das erste Mal über Grönland marschiert und hat 350 Kilometer in etwa gemacht. Anschließend, in den letzten 100 Jahren, das sind fast 100 Jahre, hat man immer wieder Grönland-Expeditionen, Arktis-Expeditionen durchgeführt ohne technische Hilfsmittel und ist über das Limit von 500 Kilometern nie vorgestoßen. Es war einfach nicht möglich, für so eine lange Strecke, für diese Zeitdauer, das ganze Gepäck selbst ohne technische Hilfsmittel, also ohne Hunde, mitzunehmen. Und jetzt kommt plötzlich einer daher und sagt, wir können nicht nur 10% mehr machen. Nein, wir machen genau 100% mehr oder sogar nur 200% mehr. Und irgendwo war das für viele faszinierend, der Gedanke, dass man sowas Wahnsinniges machen kann. Aber wenn einer da wissenschaftlich nicht in der Sache, in der Materie drinnen steckt, dann haltet er das für absoluten Irrsinn. Und so ist es mir auch ergangen. Ich habe dann bei einer Bergführerprüfung, Bergführeranwärterprüfung, den Wolfgang Tomaset kennengelernt. Und das war 1979. Und der war bald Feuer und Flamme von der Idee. Wir haben uns dann zusammengetan und wir sind zusammen 1980 mit einer großen Gruppe nach Grönland und haben gesagt, wir wollen uns einmal kennenlernen. Das ist ja das Wichtigste. Damals haben wir uns recht gut verstanden und dann war es für mich eigentlich schon sicher, dass ich wieder einmal irgendwann nach Grönland zurückkehren werde. 1982 hat Peroni dann die Idee entwickelt, diese Expedition zu unternehmen und hat mir den Plan unterbreitet. Und da war ich natürlich vorher aus dem Heisel so genannt, ja, das ist unmöglich zu machen. Man kann nicht Grönland zu Fuß überqueren, über 1000 Kilometer Luftlinie, das ist unmöglich zu machen. Das ist verrückt, also da gehst du drauf. Und dann versucht man eben, diese Expedition einmal gedanklich zu erfassen und Bücher zu lesen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo man sagt, Teufel, das könnte gehen. Der Versuch wäre es wert. Und dann springt eigentlich der Taler auf die gegenüberliegende Seite um und plötzlich ist man Feuer und Flamme und sagt, ja, das geht. Natürlich diskutiert man, man spricht sich mit der Familie aus und man sagt, welche Risiken sind dabei. Man wägt ab und sagt, ja, aber das ist jetzt eine Lebenseinstellung, das will ich machen. Meine Familie war natürlich vorerst auch so wie ich dagegen. Das kann man nicht machen. Man kann nicht eine Familie haben und dann über Grönland gehen zu Fuß. Das tut man nicht als verantwortungsvoller Vater. Aber man spürt dann auch, dass bestimmte Dinge im Leben für einen wichtig sind. Und was bringt es auch, wenn eine Ehefrau den Mann hält? Wenn er ihn zurückhält und sagt, ja, du darfst nicht. Dann liegt so ein eigenartiger Fluch auf dem Ganzen und das Zusammenleben würde wahrscheinlich darunter leiden. Und ich bin froh gewesen, dass meine Frau ja gesagt hat, weil wenn sie mich daran gehindert hätte und ich wäre nicht mitgegangen und es wäre geglückt, ich weiß genau, dann wäre ich heute ein geschlagener Mann. Ich könnte nicht verkraften. Weil ich wollte ja gehen, aber meine Frau wollte nicht, dass ich gehe. Und wenn ich mich jetzt zurückgehalten hätte oder überredet hätte, und das wäre geglückt, ohne mein Dabeisein, dann das wäre für mich ein großer Schlag gewesen. Ein Abschnitt in meinem Leben würde mir fehlen und irgendwas bleibt halt liegen. Entweder der Hass zur Frau oder der Hass zu sich selber oder irgendwas bleibt halt. Das kann ich nicht verstehen, aber das wäre praktisch irgendein Stück Leben würde mir fehlen. Wenn ich jetzt die Augen zumache und an Grönland denke, dann denke ich an eine ganz einfache Freiheit, sei sie so primitiv sie sei. Es ist mir auch bewusst, dass ich dass es Freiheit in dem Sinne nicht gibt, ja, weil wir in dem vernetzten System drinnen sind. Aber dort oben wird für mich Freiheit greifbarer. Und zwar, ich kann mich oben in Grönland von den ganzen kleinen Alltagsdingen befreien. Ich habe keine Verlustangst mehr. Das verbinde ich mit Grönland. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also diese absolute Weite, diese körperliche Haltlosigkeit dort oben, diese unheimliche Ebene, die majestätische Ruhe und das Blau, das eigentlich kaum Blau mehr ist, denn bei der großen Kälte fallen dauernd Kristalle aus, Schneekristalle. Es gibt ja praktisch kaum mehr Feuchtigkeit in der Luft. Die kollern dauernd nieder, die fallen zu Boden, ganz leicht schweben sie nieder. Und das ist für mich ein unheimlich schönes Bild. Die Sonne scheint da hinein in die Blättchen. Es gibt Rubinrot und Blau und Grün und Türkis. Für mich ist das echt Schönheit. Ästhetik. Wir haben vor der Expedition eine Lebensversicherung abgeschlossen. Allerdings war da mehr die Unfallangelegenheit zur Sprache gekommen, die Invalidität. Denn ich war der Meinung, dass es sinnlos ist, eine Lebensversicherung abzuschließen, wenn man uns nicht findet oben. Und zwar Bestandteil der ganzen Expedition war, dass wir ohne Funkgerät gehen. Und der Stichtag war der 24. Dezember mit der Regierung. Das war ausgemacht mit dem Grönlandministerium. Der 24. Dezember, das war der Stichtag, an dem wir als vermisst gegolten hätten. Das heißt, wir wären dann 2 Monate überfällig gewesen. In der Zeit, muss man sich vorstellen, ist oben arktischer Winter. Das nächste Flugzeug, das ist in etwa 2000 Kilometer entfernt. Und das Suchflugzeug mit Infrarot, oder das in der Nacht fliegen kann und suchen kann, also ein wahnsinniges Gebiet. Es sind immerhin, das Gebiet, das wir da betreten haben, in etwa 1 Million Quadratkilometer, das wäre praktisch sinnlos gewesen. Die hätten frühestens könnt in April wegfliegen und dann haben sie nur 2 Stunden Tageslicht. Also man hätte uns nicht gefunden. Deshalb habe ich gefolgert, es ist sinnlos, eine Lebensversicherung abzuschließen. Das Ministerium hat uns nur eines aufgegeben, und zwar im letzten Augenblick, wir mussten eine offizielle Suchversicherung abschließen, obwohl wir wussten, dass es sinnlos ist und dass man nur unsere Leichname finden könnte, maximal. Wir wären längst schon zugeweht gewesen, das war uns auch klar. Und das wusste auch der zuständige Minister. Aber er musste sich natürlich vor dem Parlament verteidigen können und eventuell vor den Angriffen der anderen Regierungen, die gesagt haben, Mensch, ihr geht die Leute ja nicht einmal suchen. Was seid denn ihr für Kannibalen? Das andere war, sollte sich einer schwer verletzen und nicht mehr in der Lage sein, sich selber fortzubewegen, sei es also durch einen Fußbruch, dann hätte er müssen rein vom Theoretischen her zurückbleiben. Das war natürlich sehr anstößig. So einen Vertrag hat uns auch niemand angenommen. Das haben wir in einem Vertrag pro forma verankert, den wir der Regierung oben übergeben haben und die das auch akzeptiert hat. Das geht allerdings gegen die gute Sitte und das kann man nicht machen offiziell, das war uns auch klar. Man muss es einmal anders sehen, von einer ganz anderen Perspektive. Es wird unheimlich viel darüber geredet, denn die Leute, die ziehen sich daran hoch. Und nehmen wir mal einen Fall her. Wir sind ausgelastet gewesen bis auf das letzte Gramm. Wir konnten nicht einen Kilo mehr ziehen, denn wie das Gewicht abgenommen hat vom Schlitten, hat unsere Kraft auch abgenommen. Das heißt, wir sind immer auf das Maximale unserer Kräfte, unseres Kräftehaushalts marschiert. Jetzt muss man sich vorstellen, einem bricht das Bein. Wir können aufladen auf einen Schlitten, das bedeutet pro Kopf eine Mehrbelastung von 80 Kilogramm. Also unmöglich. Es geht einfach nicht. Nebenbei muss ich eines dazu sagen. In dem Augenblick, wo so etwas passiert wäre, für den Mann sterben, wäre nicht dieses Problem gewesen, das wir uns heute vorstellen. Für mich jedenfalls war das oben so, dass ich immer wieder, wir sind am absoluten Lebenslimit marschiert. Für mich ein Schritt nach vorne war das Leben. Ein Schritt nach rechts war der Tod. Zu sterben habe ich nie Angst gehabt. Und in der Hinsicht muss man das einmal sehen. Wenn man das so vom grünen Tisch aus sieht, dann sieht man das natürlich sehr anrührig und wahnsinnig und idiotisch und, sagen wir, unfreundschaftlich, so einen Vertrag abzuschließen. Also ich weiß nur, von einem Vertrag weiß ich etwas, und zwar ein Vertrag gegenüber der Regierung. Da haben wir den Vertrag unterschrieben, dass, wenn wir umkommen dort oben, die dänische Regierung nicht verantwortlich, sondern nur wir selber sind verantwortlich für unser Tun. Und das haben wir unterschrieben. Und das heißt also, wenn uns was passiert, dann können unsere Angehörigen der Regierung keinen Vorwurf machen. Ansonsten, wie er einem sagt, ein Vertrag wäre da gewesen, dass jeder hat sich selber helfen müssen, von dem weiß ich nichts. Das war ein Abkommen unter uns. Auch nur so von ihm so formuliert. Und das kann ich euch heute sagen, dass das ein Blödsinn ist, weil da am runden Tisch oder da am Tisch kann man das natürlich formal formulieren. Aber dann an Ort und Stelle, wenn das wirklich aktuell ist, das Thema, und während der Expedition schaut die Sache ganz anders aus. Weil für meine Person, wenn uns was passiert wäre oder wenn jemandem was passiert wäre, ich hätte für alle so viel gekämpft, wenn ich auch draufgegangen war dabei. Aber ich hätte niemanden hinten gelassen. Denn besser ist 3 Tote, als wenn 2 Tote und einer kommt nach Haus. Das wäre für mich kaum zu ertragen, die Vorstellung. Ich glaube schon, dass ich weitergegangen wäre. Ich weiß nicht, ob ich weitergegangen wäre. Ich weiß auch nicht, ob ein anderer weitergegangen wäre. Aber ich glaube schon, dass die 2 Gesunden weitergegangen wären. Ich glaube schon. Ich kann das heute nur mehr aus Erinnerungen schöpfen. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann glaube ich schon, dass mindestens einer oder 2 weitergegangen wären. Nicht aus Pietätlosigkeit, sondern aus Pietät wahrscheinlich. Die Pietätlosigkeit wäre die gewesen, dass man sich zusammengehockt hätte und gemeinsam gestorben wäre. Irgendwo, man kann das abreagieren, wie man will, gibt es für uns so herausgetrennt aus unserem Alltag waren wir nicht. Wir haben zu Hause Familie, wir haben zu Hause Kinder gehabt, wir haben irgendwo eine, naja, wenn wir sie auch sträflich, wie manche sagen, getreten haben, ist diese Verbindung irgendwo aufrechterhalten geblieben. In Gedanken habe ich oft mit meiner Frau geredet und oft mit meiner Tochter, mit meinen Eltern, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester. Also der Abriss war nicht da. Und in der Hinsicht wäre es, glaube ich, pietätvoller gewesen, wenn man zurückgekommen wäre und tatsächlich den Mann, der oben verstorben ist, tatsächlich auch zu Ehren gebracht hätte oder zumindest ihm, naja, zu dem verholfen hätte, was seine Familie von ihm erwartet hätte. Man hätte müssen dann, und das hätte man ganz sicher gerne getan, dafür einzustehen. Ja, da ist sicher keinen Sinn darin. Weil was sollen meine Verwandten oder Bebe seine Verwandten mit dem Peroni anfangen, wenn er zurückkommt? Was sollen die mit ihm machen? Die zerfleischen den ja. Weil was soll denn jemandem sagen, pass auf, der damals hätte ich in die Spalten gefallen und der Schrott hat sich das Knack gebrochen. Und ich bin halt der gute Mann, ich bin rausgekommen. Die sagen ja, da ist was faul. Da ist ein Widerspruch drinnen, ganz enormer. Der erste Eindruck, wie der Helikopter weggeflogen ist, ich habe noch hingewunken und der hat kurz vorher noch zu mir etwas Furchtbares gesagt, der Pilot, Sir, Sie sind ein Verrückter. Und ich habe noch gleich einen Angriff bekommen von Wolfgang, hat er gesagt, aber du hast uns doch versprochen, dass wir vorher einen Rundflug machen. Das hat der Pilot abgelehnt. Es wäre also nur die Möglichkeit gewesen, wieder nach Hause zu fliegen. Das habe ich abgelehnt. Ich habe so mit einem Auge hat man gesehen, der Gletscher ist einigermaßen begehbar. Er ist nicht unmöglich. Er ist zwar sehr schwierig. Und das hat mir eigentlich genügt, um die Entscheidung so sporadisch zu treffen. Das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht das tiefste. Ich war irgendwo erleichtert, dass endlich der Kampf beginnt. Und zwar, wenn man sich so jahrelang auf irgendeinen verschwimmenden Augenblick hinarbeitet, dann ist man froh, dass man endlich einmal mit den Händen, mit den Füßen anpacken kann. Für mich war das eine Befreiung. Und ich habe es herrlich gefunden irgendwo. Es war zwar schon eine bittere Mischung da, aber ich habe mir immer wieder gedacht, also nicht an morgen denken, sondern nur an die nächsten 20 Meter. Und es wird sich irgendwas auftun. Das Eis kenne ich, Eis habe ich seit Jahren praktiziert, Gletscherspalten kenne ich innen und außen und die Technik ist mir absolut verwandt. Ich liebe das Eis, ich fühle mich unheimlich wohl drinnen. Und es war für mich irgendwo fast so ein Zurückkehren zu meinen anderen Expeditionsfahrten. Irgendwo habe ich mich wohlgefühlt dabei. Ja, das war eine Art Schock war das. Weil diese Schlitten, die waren so schwer. Und wenn man die vom Hubschrauber ausgeladen hat, dann hat man erstmals versucht, wieder diese Schlitten in die Hand zu nehmen. Und dann hat man gemerkt, also da sind wir verloren. Mit 135 Kilo schweren Schlitten pro Kopf, das war so ein grober Schock, die dann über diese riesigen Gletscher aufzubringen. Das war zuerst nur eine Fantasterei und dann war es plötzlich eine Wirklichkeit. Also ich habe mir dann die Zeit vertrieben mit Schießen. Ich habe meinen Stutzen genommen und habe mal auf diese Gaskartuschen geschossen, um ein bisschen das Gewehr einzuschießen und ein bisschen das Gefühl des Jägers wieder zu empfinden und habe mich da so ein bisschen abgelenkt mit diesem Schock. Und auch mit der Filmerei habe ich versucht, andere Gedanken zu fassen. Also nicht unmittelbar die Gedanken der Ausgesetztheit und des Alleinseins und des vielleicht nicht mehr Zurückkehrens, sondern ich habe einfach gearbeitet. Ich habe irgendwas unternommen, um das Hirn anderweitig zu verwenden. Na, die erste Spaltung in der Gruppe, die hat sich aufgetan. Na, ich will es einmal sehr subjektiv erklären. Und zwar von meinem Standpunkt aus. Ich glaube, die hat sich in dem Augenblick ganz scharf erhoben, in dem Augenblick, wo der Helikopter weggeflogen ist. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Dort hat sich irgendetwas getan unter uns, das sehr eigenartig war. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so lebensbestimmend war, aber es hat sich irgendeine Spannung ergeben. Für mich war das ein freudiger Augenblick, glaube ich zumindest sagen zu können. Und für einen anderen war das vielleicht ein tödlicher Augenblick. Vielleicht ist für den Wolfgang in dem Augenblick bewusst geworden, auf was er sich wirklich eingelassen hat. Wir haben zwar einige Nächte darüber diskutiert, auch mit unseren Frauen, über diese Todessituation. Aber ich bin heute der Meinung, dass es ihm vielleicht nicht klar war, trotz der ganzen Beteuerungen und Diskussionen, worauf er sich da eingelassen hat. Und das ist, glaube ich, in dem Augenblick zutage getreten. So gewisse Unstimmigkeiten haben sich schon bald eingestellt. Und Robert hat dann immer so das Gefühl vermittelt, er wäre jetzt der große Leader, der große Sager und wir sind die Nachsager. Und diese Konstellation hat mich dann schon sehr abgestoßen. Also ich habe gesagt, pass auf, wenn es so weitergeht, so können wir nicht durch. Entweder wird es ein demokratisches Dreiergespann oder entweder muss was geändert werden hier. Und dann war schon einmal die Stimmung getrübt, bis dann eben Peppi mit seiner ruhigen Art das Ganze geschlichtet hat und hat sich eben als Vermittler dann eingeschaltet. Und er hat sich zwischen uns gelegt, also auch jetzt im Zelt, und hat dann mit Robert sehr, sehr, sehr intensiv Gespräche geführt, so Meinungen ausgetauscht. Ich habe mich eben sehr zurückgehalten und habe sehr wenig gesprochen, bis zum gar nicht mehr. Ich habe dann einen Monat oder so überhaupt nichts mehr geredet. Mich zurückgezogen, habe ich für mein Inneres einfach da gewesen, habe Gedanken nur so dem Peppi geäußert, wenn wir dann irgendwann einmal zurückgeblieben sind und so kurze Worte gewechselt, aber ansonsten habe ich sehr, sehr, sehr wenig geredet. Also nur Dinge, die wirklich nur sein mussten. Weil ich habe dann sofort bemerkt, so, wenn ich meinem Temperament laufen lasse, dann passiert irgendwas. Dann gibt es wirklich den großen Streit, der dann auch eingetroffen ist und dann sind eben harte Worte gefallen. Zum Beispiel hat Beroni mir vorgeworfen, ich sei das größte Risiko der Expedition. Das werde ich diesen Mann nie mehr vergessen, weil er kann zu mir viele Dinge sagen, aber solche Dinge, die sind natürlich tödlich. Das kann man nicht machen. Im Eis. Das kann man hier in Südtirol sagen oder sonst irgendwo. Aber im Eis, wo es ums Überleben geht, kann man solche Sachen nicht sagen. Der Schwächste zu sein, ist ja keine Sünde in dem Sinn. Aber irgendeiner muss ja der Schwächste sein von der Gruppe. Es ist kaum der Fall, dass drei gleich starke oder drei gleichwertige und die gleiche Tagesverfassung haben. Das ist kaum der Fall. Weil es kann ja passieren, dass man trotzdem gleichwertig ist, aber man hat Tage, wo man einfach moralisch oder psychisch nicht vorankommt. Und diese seelischen Störungen, die mich ja tagelang schon verfolgt haben mit dem Peroni, dass man merkt, hoppla, der glaubt jetzt, der Allerweltsmensch zu sein und du bist einmal ein Dreck, die stören ja auch das physische Geschehen in dir. Und wo ich gesagt habe, pass auf, jetzt heute entweder wir bleiben stehen oder ich kann nicht mehr. Ich sage, ja, dann nimmst du mal wenigstens ein Ski oder nimmst du mal ein Stativ ab oder was. Dann gibt er mir zur Antwort, du pass auf, wir haben auch 130 Kilo schwere Schlitten und wir müssen schauen, alle selber weiterzukommen. Und dann war auch der Tag gekommen, wo ich nichts mehr geredet habe. Ich schreibe am 20. Juni. Ich schlafe schlecht. Die Sonne ist fürchterlich heiß. Ich bin nervös, sehe noch keinen Beginn. Wolfi hat starke Schmerzen im Knie. Und wir sind heute sehr bedrückt, besonders Beppe. Ich habe Angst. Ich sehe noch kein noch so geringes Zeichen eines Gelingens. Juli, 27. Tag. Man muss diesem gewaltigen weißen Meer Meter für Meter abbringen und nur starke Nerven lassen dich ruhig und überlegt das Richtige tun. Beppe ist ein wunderbarer Kamerad, lustig und ausgeglichen, ganz und gar angenehm zu ertragen. Meistens gehen wir dasselbe Tempo, während Robert weit vorauszieht. Für mich angenehm, da mein Knie diese tägliche harte Belastung spürt. Ich selber rede relativ wenig, denke viel an zu Hause oder denke über mein Leben allgemein nach. Robert lernte ich hier erst richtig einschätzen. Es ist etwas schwierig, da ich mich mit ihm nicht richtig verstehe. Vielleicht liegt es auch an mir, aber ich spüre manchmal die Arroganz und seine Art zu argumentieren fällt mir schwer. Es hat den Anschein, als hätte er uns mitgenommen wie seine Pfeife. Ich halte mich zurück und äußere mich selten. So glaube ich, ist es für alle das Beste. Leider aber ist es nichts mit der großen Freundschaft. August 2. Ja, ist in etwa die Mitte. Und da sind wir schon über dem Hochplateau, weit oben. Freundschaft, Angst. Hier spricht nur ein Instrument. Die nackte Angst des Überlebens. Freundschaft. Vielleicht sehen die Ergebnisse danach aus. Aber es ist die Angst, die unser jegliches Tun steuert. Heute war ein herrliches Wetter und guter Schnee. Beppe ist immer noch in Krise und hat heute arge Hüftschmerzen, ist sehr gereizt, fast unansprechbar. Mir geht's ausgezeichnet, nur etwas deprimiert bin ich wegen des Verhaltens von Wolfe. Seit 3 Wochen spricht er nicht mit uns. Da. 2. August. Heute hatte ich wieder eine harte Auseinandersetzung mit Robert. Nun ist die Situation klar. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Es fielen auf beiden Seiten grobe Vorwürfe und ich kann mich auf keinen Fall mit ihm versöhnen oder noch einmal anfreunden. Schwamm darüber. Ich denke lieber an meine liebe Familie und zähle die Tage, bis ich wieder zu Hause bin. 20.08. Ein herrlicher Segeltag. Guter Schnee, leichter Wind, ich bin in Hochform. Es freut mich zu denken. 22. August, 67. Tag. In meinen fast täglichen Betrachtungen komme ich immer mehr zur Feststellung, dass wir vom Schicksal sehr gnädig behandelt werden. Wir haben nur beschränkt Nahrung bei uns. Vor der Kälte können wir uns auch nur bis zu einem bestimmten Grad schützen. Aber sollte für lange Zeit der Sturm wüten, so sind wir Gefangene und es gäbe kein Entrinnen. Ohne Sicht gibt's kein Weiterkommen auf die Dauer. Ich bin Mutter Natur sehr dankbar, dass sie uns drei reibungslos weiterziehen lässt und hoffe zugleich, dass wir bis ans Ziel mit ihr rechnen können. Der Mensch ist in dieser Landschaft ausgesetzt und ist ein winzig kleines Nichts. Dieses Risiko war, so glaube ich jetzt, doch ein glatter Wahnsinn, denn genauso gut könnten wir jetzt schon verloren sein. Im menschlichen Bereich hat sich sehr viel getan. Was ich anders speziell interessant gefunden habe, war das Problem Freundschaft. Das ist ein Fragenkomplex, der mich immer wieder sehr beschäftigt hat. Denn ich stelle die Freundschaft auch heute noch an erster Stelle jeden Strebens in unserer Gemeinschaft, des Zusammenlebens in unserer Gemeinschaft. Eines hat mich unheimlich durcheinander gebracht. Ich habe in der Früh gefragt, meinen Kollegen zum Beispiel, wie geht's da denn heute? Ne? So mit einem Fuß oder mit dem Kopf oder mit dem oder mit anderem. Und anschließend auf der Tour, nach den ersten 3-4 Stunden, ist mir so der Gedanke geschossen, Mensch Robert, hast du jetzt aus Freundschaft gefragt oder aus Angst, dass der könnte zurückbleiben und das furchtbare Dilemma heraufbeschwören könnte, dass du ohne den weitergehen müsstest oder dass irgendwas Furchtbares passiert. Und da bin ich an meine Grenzen gestoßen, an die Grenzen der Wahrheit, an die Grenzen der Freundschaft. Und ich bin in eine furchtbare Krise gekommen, weil ich bin mir vollkommen im Klaren gewesen, dass ich zwar aus Freundschaft gefragt habe, aus überlieferter Freundschaft, aber die Grundfeder, die Grundtriebfeder war eigentlich die eigene Existenzangst. Ich habe also zuerst gefragt aus Angst und überliefertermäßig, also von der Überlieferung her, aus sogenannter Freundschaft. Was natürlich, das bin ich nachher drauf gekommen, das war für mich eigentlich was unheimlicher Reifeprozess, eigentlich eine ganz natürliche Angelegenheit ist. Wir müssen uns alle im Klaren sein. Und das ist, glaube ich, das Lebensprinzip überhaupt. Zuerst komme ich selber. Jeder ist für sich selber der Nächste. Was man daraus macht, dass man anschließend dann Freundschaft macht, dass man anschließend dann voll bewusst drauf eingeht und sagt, Mensch, ich überwinde mich mir selber gegenüber und wirf mein Leben in die Waagschale, um meinem Freund zu helfen. Das ist dann das Phänomen Freundschaft. Ja, in diesen vielen Stunden und Tagen, wo wir im Zelt waren, wo wir nicht haben können weitergehen, da habe ich als Schweigender versucht, sehr viel mit Schlaf zu verbringen, also sehr viel Kraft zu tanken während des Schlafens. Und habe, möchte sagen, auch sehr viel gebetet. Also wenn ich wach war, dann habe ich viel gebetet, habe dem Herrgott gebetet um Kraft, habe versucht, durch Gebet meine Gedanken zu ordnen und nicht unbedingt zu hören, was sie beide reden und mich so irgendwo durch Schlafen und Beten und eigene Gedanken an die Familie abzuwenden und so ein eigenes Leben zu führen praktisch. Es war wichtig, dass ich mir in diesem Moment so eine Art Kraftreserve aufbaue für eventuelle schwierige Momente. Und diese Kraftreserven haben mir dann auch später wieder geholfen, stark zu sein und zu sagen, Wolfi, es geht schon. Also du weißt ja, der Herrgott, der hilft dir. Das Wetter ist wieder gut, siehst, es geht alles. Morgen können wir wieder weitergehen. Oder die Familie wartet auf dich. Und das war so eine Art Reservoir, das, wo ich mir in dieser stillen Zeit im Zelt, in dieser ruhigen Zeit im Zelt, ruhig im Sinne, dass man nicht gegangen ist, habe ich mir das eben versucht aufzuholen, aufzutanken. Wir haben den Tag eingeteilt. Wir sind in der Früh in etwa um 7 aufgestanden und dann hat es ziemlich lange gebraucht, bis wir weggekommen sind. Denn man musste den Schnee schmelzen und man musste das Wasser vorbereiten, das Frühstück zu trinken und dann die Schuhe waren vereist, das Zelt war vereist und dann sind wir um 9:30 weggekommen und dann sind wir auf die erste Etappe gegangen. Dann sind wir 3 Stunden marschiert, dann haben wir 5 Minuten Pause gemacht und danach die zweite Etappe und danach haben wir wieder eine kleine Pause gemacht von 5 Minuten und dann sind wir die dritte Etappe gegangen. Die erste Etappe, das waren die 3 Stunden meines Lebens. Das waren die absoluten Hochgefühle, die ich je in meinem Leben erleben durfte. Da war ich unheimlich wach. Und jetzt bin ich in unheimlicher Philosophie versunken. Ich habe Gedanken gespinnt und ich habe die Welt verbessert und habe meine Welt verändert. Ich habe mir unheimlich tiefsinnige Gedanken gewälzt und die auch zu Ende geführt. Und zum Beispiel, wie wird mein Leben weitergehen, wenn ich zurückkomme? Wie werde ich mit meiner Familie klarkommen? Was wird aus meiner Tochter werden? Ich habe das so richtig weitergespielt, das ganze Leben. Ich habe Gedanken, ich bin draufgekommen zum Beispiel, was für mich Freundschaft bedeutet, was für mich Freiheit bedeutet. Ich habe mit dem Wind gesprochen, ich habe Gedichte geschrieben, ich habe ein Bild gemalt zum Beispiel, was ja für mich schon ein unheimlicher Schritt war. Ich kann mich kaum äußern mit dem Bleistift. Ich bin übereingekommen, mit dem Wind am Back zu schließen. Der Wind war zuerst, oder die Natur war zuerst ein Gegner für mich, für uns alle. Und mit der Zeit haben wir gedacht, warum eigentlich ist der Schnee mein Gegner? Der tragt uns ja. Das ist ja das Element, auf dem wir uns weiter bewegen, auf dem wir uns retten werden, auf dem wir die Westküste erreichen werden. Also habe ich mit dem Wind gesprochen. Mit dem Schnee habe ich mich irgendwo nicht nur abgefunden, sondern den habe ich als Partner gesehen. Es war für mich eine... Na, ich will nicht sagen eine Religion, was ich da aufgestellt habe. Das war nichts in dem Sinne Animistisches. Ich habe auch nichts was Religiöses im Wind gesehen als höhere Gewalt vom Überirdischen, sondern das war für mich was ganz Natürliches, mit dem ich auseinandergesetzt habe. Das waren die ersten 3 Stunden. Die zweiten 3 Stunden, die waren für mich also im Tagesablauf schwieriger. Ich bin draufgekommen, dass so nach 1 Stunde, das heißt nach der 4. Gehstunde also, meine Gedanken unzusammenhängender gekommen sind. Ich konnte philosophische oder psychologische Gedanken konnte nicht mehr zu Ende denken. Ich war einfach zu müde, körperlich zu müde und dann auch geistig zu müde. Die dritten 3 Stunden, also die letzte Etappe, war so schlimm, dass ich teilweise in 1 Stunde 100 verschiedene Lieder gesungen haben und keine Strophe zu Ende gebracht habe. Ich konnte kaum mir einen Gedanken vorreden. Ich habe innerhalb von wenigen Augenblicken traummäßig unheimliche Sachen erfahren, die negativ waren. Eines ist mir gelungen in den letzten 3 Stunden und das war für mich vielleicht das Faszinierendste überhaupt. Ich mache sehr viel autogenes Training und es war dann plötzlich die Trennung zwischen Körper und Geist da. Und es war faszinierend für mich, je weiter ich hineingekommen bin in die wahnsinnige Ebene, in das Hochplateau, ist mir immer wieder davor gekommen, mein Geist entfernt sich aus meinem Körper. Ich konnte mit dem Auge, wenn ich das jetzt einmal ganz primitiv darstellen kann, das Auge, das geistige Auge, das intellektuelle Auge, das hat sich von meinem Körper entfernt und ich habe zugeschaut mit einem eigenartigen Schaudern, wie mein Körper verfällt. Meine Gelenke schwellen, meine Wangen fallen ein, meine Nase friert an, die Finger sind schwarz, meine Augenbraue ist verletzt, die haben mich angefroren, meine linke Backe war angefroren. Es war, ich habe zugeschaut, wie ich Robert Beroni, der Körper des Robert Beroni, diese Hülle langsam verfällt. Allerdings ohne Wertung. Der Schauder ist erst noch heraufgetreten. Anschließend habe ich mich wieder so zurückversetzt und dann bin ich draufgekommen, Mensch, bist du wahnsinnig. Das ist ja, das ist der Wahnsinn, das ist der absolute Irrsinn. Dann sind natürlich auch in den letzten 3 Stunden immer wieder diese Halluzinationen aufgetreten. Und die Halluzination war einfach, dass dauernd einer hinter mir nachgegangen ist. Ja. Derjenige, ich wusste ganz genau, es kann niemand hinter mir sein. Meine Kollegen sind 500 Meter weiter hinter mir. Ich wusste genau, es darf niemand da sein. Und trotzdem habe ich ganz genau die Schritte schlurfen gehört. Aber dann ist noch etwas ganz anderes passiert. In dem Augenblick, wo ich mir gesagt habe, du darfst dich auf keinen Fall umdrehen, jetzt bist du an der Grenze des Wahnsinns, in dem Augenblick musste ich mich wegducken, denn der hat mit einem Stock zugeschlagen und mir genau da in das Genick herein. Das ist so, ich glaube, der Unterschied ist natürlich fließend, aber der war für mich doch irgendwo da, zwischen Verantwortungsbewusstsein und Schuldbewusstsein. Also, ich habe zum Beispiel meine Armbanduhr nie anders eingestellt, wie sie da in zu Hause eben eingestellt ist. Und zwar deshalb, weil ich dann immer die Zeit von Südtirol gehabt habe und konnte schauen, wann meine Frau zur Arbeit fährt und wann sie wieder nach Hause fährt und wann meine Kinder zu Bett gehen. Und das hat mir eben viel zeitlich gebracht, weil ich dann immer eine Ursache gehabt habe, nachzudenken, was tun sie jetzt. Das hat mir sehr, sehr viel weitergeholfen, dass die Zeit vergeht, während des Schlittenziehens. Weil dort ist die Zeit relativ langsam vergangen. Wenn man bedenkt, man muss 8 Stunden, 10 Stunden ziehen, dann braucht man irgendwelche Anhaltspunkte, wo man sich festnagelt. Und das war für mich ein großer Vorteil. Und dann habe ich eben sehr viel nachgedacht über mein Leben und über mein Verhalten meinen Kindern gegenüber, meiner Frau gegenüber, was ich falsch gemacht habe, was ich vielleicht besser machen könnte. Also eine Art Gewissenserforschung, eine Art Reue ist dann aufgekommen, dass ich manchmal sehr streng, manchmal sehr egoistisch, manchmal sehr gemein war und so weiter. Das ist alles so eine Art Beichte, war das. Das ganze Gehen war eine Art Entschuldigung, eine Art unausgesprochene Entschuldigung meiner Familie gegenüber. Zu sagen, pass auf, ich bin eigentlich kein guter Vater gewesen, kein guter Mann gewesen. Ich wollte alles gut machen und habe gehofft, ich komme daheim und ich kann es gut machen. Und jetzt bin ich daheim und mache eigentlich wenig gut. Das ist nämlich das Paradoxe, das Wahnsinnige. Man wird aber getrieben von anderen Dingen, wenn man nur könnte alleine das Leben führen dann und keine Einflüsse mitspielen würden, dann käme man auf diesen Konsens. Aber eben, dort fühlt man, dort will man und dort möchte man. Und wenn man zu Hause ist, dann kann man nicht. Also die Sehnsucht, es besser zu machen, die Sehnsucht, es wieder fühlen zu können, die ist stark. Ja, es war die Erlösung schlechthin. Es war ein neuer Anfang. Man kann es nicht beschreiben, aber in mir ging so eine Geburt wieder vonstatten. Also man versucht, sich durchzuschlagen. Aber es liegt ja alles nicht in deiner Hand, sondern in einer anderen Hand. Es liegt ja in der Hand der Natur, ob man weiterkommt. Und dann plötzlich stehen 100 oder 200 Meter unter dir die Holzhütten und man hört Menschen und Hunde. Das sind Gefühle, die man schlecht beschreiben kann, was in deinem Inneren vorgeht. Aber ich habe geweint, ich habe wirklich geweint und habe dem Herrgott nochmals dort gedankt, dass es wirklich sein soll, dass wir noch weiterleben und zu Menschen gelangen. Wir sehen das Dorf Nuswak. In uns war eine absolute Leere. Ich glaube, das kann ich für alle drei sagen. Und dann haben wir endlich einen Mensch gesehen unten, also haben wir gedacht, so, das war's. Wir leben. Wahnsinnig. Mir sind die Tränen aufgestiegen. Ich bin so richtig ein kleiner Pur gewesen, der da hinunter gestürmt ist. Und wir sind dann den Abhang hinunter, 400 Höhenmeter über die Wiesen. Die Füße waren kaputt. Wir konnten kaum mehr latschen. Ich bin richtig so hinuntergeschlurft. Und dann steht der erste Eskimo, der Grönländer, vor mir. Der Wolf hat zuerst mit uns den kleinen Mädchen geredet und die konnten überhaupt, die sind dann weggelaufen. Dann steht der Eskimo da vor mir und schaut mir an, mir sind die Tränen runtergerollt. Und dann hat er mich so angeschaut und dann haben wir uns eben verständigt, ja. Die Eskimos waren uns gegenüber sehr zurückhaltend. Sie haben zwar immer so gelächelt und geschmunzelt, aber dann natürlich hat sich diese Nachricht verbreitet wie ein Lauffeuer, weil wenn ein Eskimo das einmal gewusst hat, dann sind sie ja alle von Haus zu Haus gezogen und haben es alles breit getreten, dass da eben drei Fremde sind, die Grönland überquert haben zu Fuß und alle mit Respekt, aber eher zurückhaltend. Reagiert haben sie praktisch überhaupt nicht. Die haben gesagt, mein Gott, das sind drei Verrückte, die da gekommen sind. Naja, sie sind da so weit durchgegangen, das kann ja gar nicht sein. Das ist für sie absolut jenseits jeder Vorstellung. Der Eskimo sollte man nicht sagen, ist eigentlich ein Schimpfwort, denn das heißt Rohfleischfresser. Er heißt eigentlich Inuit, der Mensch. Der verwendet den 99% seiner Energien der Nahrungssuche gegenüber. Es gibt nur Nahrung im Meer. Also kann er nur am Meer leben und verschwendet somit, er ist ein reiner Meerbewohner, und verschwendet somit keinen einzigen Gedanken, hinaufzugehen aufs Inlandeis und sich in die großen Gefahren zu begeben. Seine ganze Ausrüstung, von den Schuhen her, von den Stiefeln her, die ganze Feldbekleidung, ist absolut untauglich, irgendwo ins Inlandeis hineinzugehen und sich mit der Urgewalt im Inland drinnen zu beschäftigen. Er könnte natürlich heute auch mit der modernen Ausrüstung, die ihm geboten ist, teilweise zu 90% zumindest dasselbe machen. Aber das macht er nicht, und zwar aus dem modernsten Grund. Er hat immer noch irgendwo einen unheimlichen Respekt vor dem Inland. Ich will jetzt nicht von Geister reden, aber zumindest von Vorahnungen, dass im Inland drinnen auf den hohen Bergen irgendetwas Negatives für ihn sein könnte. Aus der Tradition, aus der Überlieferung her. Die ersten zwei Tage waren ein absolutes Hochgefühl. Ich war der Herrscher dieser Welt. Ich war der absolute King. Es war ein Hochgefühl. Ich habe gesagt, mein Gott, ich habe der Welt bewiesen, was ich für ein gewaltiger Mensch bin. Also Intellekt und hin und her und Wissenschaft und so weiter. Nach zwei Tagen ist das Gefühl immer mehr abgeklungen und ist sehr schnell gegangen. Eigenartigerweise, am dritten Tag war ich fast traurig. Ich wollte gar nicht heimfahren. Ich habe den anderen vorgeschlagen, dass wir auf das nächste Schiff warten, das eine Woche später geht, damit wir noch da bleiben können in dem Dorf. Ich habe Angst gehabt, noch in meine Umwelt zurückzukehren, meine Familie zu sehen, weil ich noch nicht klar war mit mir. In mir war eine unheimliche Leere da. Mein Lebensziel hat gefehlt. Seit 10 Jahren strebe ich einem Punkt zu und den Punkt habe ich jetzt erreicht. Es war kein Hochgefühl mehr in mir. Ich war ganz ein normaler, kleiner Mensch. Es war ein eigenartiges Gefühl, ich wollte mit dem eigentlich mehr zu Rande kommen. Menschlich ist die Expedition gescheitert, ja. Also, wenn man davon ausgeht, dass man nur menschliche Expeditionen erschaffen kann, diese Expedition Mensch erschaffen kann, so ist sie gescheitert. Weil, wie ich schon vorher gesagt habe, es müsste übrig bleiben eine jahrelange Erinnerung und man müsste jahrelang davon zehren können, von so einer Expedition Kraft schöpfen können, zu sagen, das war wahnsinnig, das war fantastisch, das war einmalig. Man kann Kraft daraus entnehmen für seine weitere Arbeit, für seine weiteren Unternehmungen. Also positiv. Hingegen hier bleibt eher ein bitterer Beigeschmack, eher ein Negativum zurück, obwohl es gelungen ist, aber menschlich gesehen ein Scheitern. 2 Monate sind vergangen, vielleicht 3 Monate sind vergangen und dann sind die ersten Schwierigkeiten aufgetaucht. Die ersten Interviews sind gekommen, einzelne Interviews, und dann war so irgendwo eine eigenartige Trennung da. Und zwar für mich war es schwierig, vor einem Pressegremium zu erscheinen und irgendetwas zu behandeln, wenn der einer dauernd sagt, wir haben ja sowieso nur Glück gehabt. Wenn wir den Herrgott nicht gehabt hätten, dann wären wir heute nicht da. Das hat nicht die Wissenschaft gemacht, das hat nicht die Technik gemacht, das hat nicht die Vorbereitung gebracht, sondern das hat nur irgendeine übergeordnete Stelle, eine transzendentale Situation so weit gebracht, dass wir noch leben. Da muss ich mich rebellieren, da muss ich das Gegenteil sagen. Das kann einer sagen, der die Sache von einer ganz anderen Seite sieht. Aber wenn einer 4 Jahre sich vorbereitet, wir haben einen Kälteraum gebaut, wir haben einen Windkanal gebaut, wir haben von der Schuhsohle, die Gummimischung der Schuhsohle, bis zur Mütze, von der Wolle der Unterwäsche, von den Fahrerinseln bis zum Schlitten alles selber gebaut, zumindest selbst konzipiert. Mir hat es nie gestört, wenn er das zu mir sagt. Wenn er das Coram Publica sagt, in unserer Gesellschaft ist es anrüchig. In dem Fall wäre ich ein Idiot gewesen. In dem Fall wäre ich ein Selbstmörder gewesen. Und nicht nur ein Selbstmörder, sondern ein Mörder. Da hätte wirklich zwei Leute auf dem Gewissen gehabt. Ja, die Wiederkehr zu Hause, die war eigenartig. Also die hat mich sehr beeindruckt. Denn meine Kinder, die wussten, die hat mich schon am Telefon gehört. Die wussten, jetzt komme ich. Aber als ich meine Kinder sah, dann begannen sie zu schreien, hysterisch zu schreien und liefen weg vor mir. Meine Frau hat ihnen gesagt, sie sollten eine Rose in der Hand halten und zu mir Grüß Gott sagen. Aber zu diesem Wiedersehen kam es nicht, denn sie liefen schreiend weg, hysterisch schreiend weg. Und ich kann es heute noch nicht erklären, wieso das zu diesem Wiedersehen kam, weil natürlich hatte ich einen langen Bart, hatte vielleicht ein abgemagertes Aussehen, aber ich dachte mir, sie würden mich liebevoll empfangen und würden mich umarmen. Genau das Gegenteil war der Fall. Erst nach einer Stunde kam mein jüngster Sohn, der kam und gab mir zaghaft die Hand und ich sagte, ja, grüß dich, wie geht's dir? Kennst du deinen Vater noch? Ja, er kennt den Vater noch. Und so nach anderthalb Stunden kam dann die andere Tochter und dann erst zum Schluss die älteste Tochter. Aber nur mit eigenartigen Gefühlen und sehr abweisend kamen sie zu mir. Und es dauerte noch einige Tage, bis sie wieder die volle Beziehung zu mir hergestellt hatten. Mich voll wieder als Vater akzeptiert hatten. Ja, ich bin der Vater, ich bin ganz derjenige, der damals ausgezogen ist und gesagt hat, ich komme bald wieder. Also das war so eine brutale Situation. Ich dachte mir, es fällt die Welt zusammen. Ich bin doch derselbe Mensch. Und doch hatten sie einen anderen in mir gesehen zu dieser Zeit. Die Expedition oder ein Eskimo käme niemals auf die Idee, Grönland zu überqueren. Das war ein Feature von Karl Prosliner. Mitarbeit Reinhard Schlögel. Studiotechnik Bruno Capella und Jutta Sekar. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 1986. Robert Peroni ist mittlerweile 80 Jahre alt und lebt in Ostgrönland, wo er ein Hotel betreibt. Josef Schrott, der Bergführer und versierte Kletterer, der mehrere Erstbegehungen unternommen hat, ist im Jahr 2000 verstorben. Wolfgang Thomaset hat weiterhin als Kameramann und Filmproduzent gearbeitet. Unter anderem hat er den Extrembergsteiger Reinhold Messner mehrmals auf Expeditionen begleitet. Und nächste Woche, da begleiten wir akustisch Norbert Sedlacek, der seinen Beruf an den Nagel hängte, um im Alleingang nonstop rund um die Antarktis zu segeln. Hörbilder 13. Juli, wie immer um 9.05 Uhr. Demnächst in Ö1. Gleich nach den Nachrichten. Der Ö1 Klassiktreffpunkt, live aus dem Kongresscenter Villach. Ulla Pilz begrüßt dort anlässlich des heute Abend beginnenden karinthischen Sommers Festivalleiterin Nadia Kayali und die Pianistin Claire Huangsi zum Gespräch. 11.40 Uhr, Warum Klassik? Der musikalische Podcast des RSO mit Fagottist Leonard Ehröth. Heute zum Thema musikalische Memes. Um 12 Uhr das Ö1 Mittagsjournal. In Le Weekend um 13 Uhr geht es mit Elke Tscheigner und Christian Scheib erneut nach Triest und um 14 Uhr im Ö1 Hörspiel Aufruhr auf dem Olymp. Magda Wojcuks Demeter und das Licht, unter anderem mit Lilith Hässle, Brigitte Karner und Wolfram Berger. Musik. 10 Uhr. Ö1 Nachrichten.